Kundgabe 2153. Empfangen durch Bertha Dudda am 16.11.1941. Weiterleiten der Wahrheit. Zustrom von Kraft und Gnade. Eine unermessliche Fülle göttlicher Gnade strömt dem Menschen zu, der sich Gott zu eigen gibt und seine Kraft begehrt. Denn ihn erfasst die Liebe Gottes, weil er nun seine Zugehörigkeit zu Gott erkannt hat. Gott hat sich niemals von dem Wesen gelöst, das abtrünnig wurde. Da aber das Wesen selbst sich von Gott lossagte, sich also von ihm entfernte, konnte die Liebe Gottes ihm nicht zuströmen. Nun aber kehrt das Wesen von selbst wieder zu Gott zurück und öffnet sich dem Liebesstrom, der nun in aller Fülle in ihn überfließt. Licht- und Kraftvermittlung bedeutet es, wenn das Wesen in den Stromkreis göttlicher Liebesausstrahlung tritt. Licht geht in Form von Wissen dem Menschen zu, also wird der Lichtzustand immer Helligkeit des Geistes sein. Und wer also im Licht steht, der wird dieses Licht auch strahlen lassen, weit im Umkreis, dass es die Dunkelheit des Geistes durchbreche. Das Bemühen, Licht in die Finsternis zu bringen, erfordert Kraft. Und diese Kraft geht dem Menschen gleichfalls zu. Er wird nun vollbringen können, was sein Wille anstrebt, nämlich den Mitmenschen das Gleiche geben, was ihn beglückt. Denn nun er sehend geworden ist, nun er im Licht steht, weiß er um die Glückseligkeit dessen, der im Wissen steht, und sucht dieses Wissen weiterzuleiten. Dieses Vorhaben segnet Gott, denn seine Liebe gilt allen seinen Wesen, auch denen, die sich von ihm entfernt haben. Und da sie von selbst nicht zu ihm zurückverlangen, gibt es nur noch die Möglichkeit, dass sie zurückgeführt werden durch Gott ergebene Menschen, die es sich zur Aufgabe machen, jenen helfend beizustehen. Und diesen vermittelt Gott seine Gnade. Er bildet sie aus zu seinen rechten Vertretern auf Erden. Er gibt ihnen seinen Willen kund und führt sie ein in die Wahrheit, so dass sie nun die Wahrheit vertreten können und den göttlichen Willen denen künden, die noch auf falscher Fährte sind. Und wer ihm dienen will, der wird wahrlich nicht kraftlos bleiben. Er wird Dinge zu leisten vermögen, die eben nur mit der Kraft aus Gott vollführt werden können und die den Menschen beglücken, der diese Gabe dankend in Empfang nimmt, der sich also belehren lässt von dem, der sich Gott zum Dienst anbietet. Und also strahlet das Licht weit im Umkreis, und es wird dringen bis in die Finsternis. Es wird erleuchten die Nacht, und die Dunkelheit wird weichen müssen, denn die Liebe zu Gott bestimmt den Menschen, sich ihm hinzugeben, und die Liebe zum Mitmenschen bestimmt ihn, das Empfangene weiterzuleiten, und beides vermag er durch die göttliche Gnade, die ihm in aller Fülle zuströmt, als Ausfluss göttlicher Liebe. Amen.